cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Ja, herzlich willkommen zum Monero Stammtisch Ausgabe April 2020. Mit von der Partie sind Till und Grisha und der liebe Sun. Hallo, ihr drei. Hi, Alex. Ja, hallo, Alex. Hi. Ja, mitten in der Corona-Krise drin versäumen wir natürlich trotzdem keinen Tag und sind sogar 2 Stunden pünktlicher als normalerweise, weil heute ja auch Ostersonntag ist. Und ja, wir haben uns ein paar Themen überlegt für die heutige Folge, was so passiert ist. Es ist nicht so viel passiert, aber lass uns doch mal direkt mit dem ersten Thema anfangen, was auch relativ große Wellen geschlagen hat, wie ich finde, und zwar, dass BISC gehackt wurde. Ja, ich sag das jetzt ganz dramatisch. Also, wann war das hier? Vor 5 Tagen gab es ein Issue und die BISC-Developer haben gesagt, Leute, passt auf, macht keine Trades aktuell und haben dann fieberhaft an einem Fix gearbeitet, der letztendlich dann auch rausgekommen wurde. Und die neue Version 1.3.1 ist jetzt die Version, die man benutzen sollte, wenn man auf BISC Trades macht. Macht das jemand von euch? Nee. Nein. Aber ich bin auch 2-mal gescheitert. Man muss auch dazu sagen, betroffen war jetzt tatsächlich nur das Trading Pair Bitcoin Monero. Und sonst war davon nichts betroffen. Und das Ergebnis von diesem, ja, nennen wir es mal Hack auch, ja, gab ja einen Angreifer, der hat was gestohlen. Und zwar ungefähr 3 Bitcoin und 4000 Monero, was ungefähr Stand heute 220.000 Euro entspricht. Und ich muss schon sagen, das ist ja schon echt ein heftiger Raub sozusagen. Und ganz interessant finde ich es eben auch, was man gesehen hat, dass BISC gesagt hat, Leute, bitte hört auf zu traden, tut eure Trades wieder löschen, weil es eben eine Peer-to-Peer-Trading-Plattform ist. Bedeutet, sie können gar nicht Trading pausieren, so wie Kraken oder Bitcoin.de sowas machen könnte. Weil BISC ein Trading-Protokoll hat, das, wie gesagt, Peer-to-Peer ist. Genau, also wenn du BISC dir den Client runterlädst und laufen lässt, dann hostet der, soweit ich das weiß, eine eigene Tor-Node und verbindet sich dann halt mit den anderen BISC-Clients. Das heißt, du hostest eigentlich selber deine Exchange und kannst natürlich deswegen auch nicht offline geschaltet werden, weil es ja einfach nur Open Source ist, ja, genauso wie Bitcoin, Monero und alle anderen Kryptowährungen auch. Und da muss man dann natürlich aufpassen. Was wisst ihr, was genau passiert ist oder wie der Angreifer da an das Geld kommen konnte? Ich weiß es nicht so genau. Ich fand es ein bisschen kompliziert im Englischen. Also, weißt du es, Sun? BISC hatte ein Update im Protokoll und das Ziel war es, in dieser P2P-Plattform das halt wirklich truly P2P zu machen. Das heißt, die BISC nennt ja ihre Treuhandstelle, wie heißen die nochmal? Middleman quasi. Die Arbitrators meinst du? Wie heißen die noch? Escrow, Mediators and Arbitrators? Ja, genau, Mediators. Ja, genau. Und um die aus dieser Kette in dem Protokoll rauszunehmen bei einer Transaktion, also bei einem erfolgreichen Zusammenkommen von Buyer und Seller, haben die halt das Protokoll geupdatet. Und ja, das heißt, dann war es dann so, dass wenn ein Trade nicht zustande kam, und die Funds werden ja im Voraus von dem Verkäufer und dem Käufer, beziehungsweise vom Verkäufer, ja an eine Adresse geschickt, um sie dort zu halten, die Funds mit einem Versehen, so dass zustande kommt, diese dann wieder zurückgehen an den Verkäufer. Ja, hier hat es dann gegeben und die Return-Back-Adresse so manipulieren, dass es nicht an den Verkäufer ging, sondern an eine random Adresse, die der Käufer angeben konnte. Und in Quotes einfach ja nicht wirklich gehackt, sondern einfach nur Trades eröffnet, diese einfach nicht stattfinden lassen, indem er einen bedeutet das aber und auch jedes Mal seine Timeout. Bedeutet das auch, dass der die da getradet haben, auch also der Angreifer war auch jemand, der da getradet hat dann. Das heißt, der hatte auch schon mal recht viel Bitcoin oder Monero, um überhaupt so große Mengen traden zu können und dass es dann an ihn zurückgeschickt wurde, quasi. Genau, ich glaube, man hat ja ein Limit, ne, bei BISC. Man kann ja nicht einfach kaufen ohne Ende, sondern ja, man muss auf jeden Fall die Funds parat haben, also zumindest beim Verkäufer. Wie es da beim Käufer aussieht, weiß ich nicht, aber zumindest war es dann so, dass der Käufer einfach nur abgewartet hat, die Trades, die dann in Timeout gingen und hat dann die Funds einfach bekommen, weil die Funds nicht an die Destination-Adresse zurückgingen, also vom Verkäufer, sondern an seine Adresse, die er angegeben hat. Das wurde aber recht schnell gefixt und in dem Statement von BISC war es ja, haben die Developer ja auch gesagt, so dass da kann man nichts machen, das ist wirklich P2P und jeder kann BISC nutzen, deswegen haben wir keinen Censorship. Da kann man jetzt nicht irgendwie den Hacker oder so bannen oder ausschließen aus dem Netzwerk. Das ist halt so. Ja, ganz interessant finde ich es noch, in diesem Statement schreiben sie, ich lese mal auf Englisch vor, a proposal will soon be created in the BISC DAO, BISC's foundation mechanism that will aim to repay the 7 victims from future trading revenues. So, ich bin des Englischen jetzt nicht so mächtig. Wie kann man das verstehen? Lies doch mal vor. Jetzt ist es weg. Also, vielleicht lese ich es dann noch mal vor. A proposal will soon be created in the BISC DAO, BISC's funding mechanism that will aim to repay the 7 victims from future trading revenues. Also, BISC hat ja nicht nur diese Trading-Plattform eben, sondern die haben ja auch noch diesen BISC DAO. Und ich glaube, der hat sogar noch einen eigenen Token mit dabei. Und ich denke mal jetzt, bei jedem Trade geht ein Prozentsatz eben an diesen DAO und aus diesem Fund möchte man dann die 7 Opfer kompensieren über die Zukunft hinweg, je mehr Revenue da halt durch die Trades generiert wird. Krass, cool. Also dafür, dass es eine Peer-to-Peer-Plattform ist, ist das echt ein korrekter Move so. Ich war vor allem voll geschockt irgendwie, als ich gelesen habe, BISC wurde gehackt, weil für mich ist so, was, wie soll man einen dezentralen Exchange hacken? Ja, also bei BISC hat ja jeder seine eigene Wallet und ist auch der Einzige, der die Keys für diese Wallet hat. Und da BISC zu hacken, würde ja bedeuten, eigentlich die Wallets, ja, die Bitcoin-Wallets von den Usern zu hacken. Und das, was wir jetzt gerade besprochen haben, erklärt das eigentlich ganz gut. Das ist jetzt kein, und die schreiben das ja auch in dem Proposal, wir verlinken das auch in den Shownotes, da könnt ihr das in voller Länge durchlesen, aber die schreiben hier, in plain words, this exploit was the result of a flaw in the way BISC trades are carried out, not in the way funds are stored. Also, es kommt nicht darauf, oder es war jetzt eben nicht, weil, keine Ahnung, wie bei Kraken oder Binance alles in einem Topf liegt, ja, grob gesagt, sondern eben, wie Sun ja auch gerade erklärt hat, dass der Angreifer eben ja seine Adresse als Donation-Adresse oder als Payback-Adresse für ja, Timeout-Trades angeben konnte. Aber ja, das, für mich ist das so ein Problem, was sich halt immer wieder ergeben kann. Ne, das ist sehr experimentelle Technologie, vor allem was es den Bereich der dezentralen Exchanges angeht, ist BISC meiner Ansicht nach so ein Vorreiter und gut, die versuchen halt die ganze Zeit ihr Protokoll zu verbessern und da kann es halt mal dazu kommen, dass ja eben so ein Fehler sich einschleicht und dann jemand sein Geld verliert. Also da muss man halt auch immer vorsichtig damit sein, wenn man das benutzt. Ja, BISC sagt ja auch, dass das in den letzten 4 Jahren auf in dem Netzwerk oder im Mainnet zu keinem Hack oder Bug oder einer Vulnerability kam. Das war das erste Mal. Und es war ja auch schnell gefixt. Von daher kann passieren. Das ist normal. Man entwickelt und Developer sind nie frei von Bugs und Vulnerabilities. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es rauskommt. Ja, vielleicht kann man da auch kurz den Vergleich ziehen zu Mt. Gox oder so. Ja, also wenn so eine zentrale Exchange gehackt wird, dann bedeutet das ja, der Angreifer hat tatsächlich seine Finger in der Wallet drin, wo ein Teil der Funds gespeichert ist und kann sich da frei bedienen. Wohingegen bei BISC musste er tatsächlich die aktiven Trader in einen Trade engagieren wahrscheinlich, ne, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und dann die Trades versickern lassen. Ja, also wenn der Trade nicht stattfindet, dann kriegt man normalerweise sein Geld zurück. Und Das ist natürlich nur, das betrifft also jetzt nur die Leute, die da aktiv getradet haben. Ja, für alle Leute, die vielleicht mal bei BISC was getradet haben und da noch Geld in der Wallet liegen hatten, die waren komplett safe, aber halt die aktiv, also der, was ich damit sagen will, der, die Angriffsfläche ist eine ganz andere als bei einem zentralen Exchange. Ja, der Vergleich ist gut. Nur ich würde noch dazu adden, dass jedes Mal, wenn ein zentraler Exchange gehackt wird, kann man davon ausgehen, dass das der Exchange selbst war. Also du meinst, bei MTGOX war das der Mark Capelles selber, der sich da gehackt hat, oder was? Klar, jeder Exchange, der unreguliert ist auf diesem Markt, im Kryptomarkt, macht seine eigenen Hacks. Da ist, ich meine, das ist nichts Neues. Das kommt, ist nur eine Frage der Zeit, wann es rauskommt oder wenn es rauskommt, also dass ein Hack stattgefunden hat, wie lange es dann dauert, bis die Leute darauf kommen, dass es ein Insider war. Interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber macht schon Sinn, ja. Ist ja häufig auch im echten Leben zu sehen bei Casinos und sowas, ne, dass plötzlich Raubüberfälle stattfinden. Und da weiß man irgendwie auch, yo, das waren die selbst. Ja, und es hört ja nicht mal Hacks bei Hacks auf. Das Hacks ist ja noch ein Kindergarten. Die gehen ja so weit, dass sie ihren eigenen Tod fälschen und neue Birth Certificates raushauen und sich kaufen und alles. Einfach nur, damit sie mit dem Geld dann auch verschwinden können. Also das ist eine richtige kriminelle Organisation. Du meinst jetzt hier wie bei Quadriga Exchange oder wie dieser hieß? Ja, zum Beispiel. Wo einfach das irgendwas, wo du weißt, okay, dein inneres Gefühl sagt dir so, ey, irgendwas stimmt da nicht. Der Typ geht nach Indien und dann auf einmal ist er tot und dann stellt sich raus, das ist gerade die Region in Indien, die dafür bekannt ist, dass man dort sterben kann und so. Also wenn man auf Wunsch, um ein neues Leben anzufangen. Das ist ganz weird, diese Sachen. Okay, aber das ist ja jetzt nicht mit handfesten Beweisen, sondern da gibt's halt nur starke Indizien, beziehungsweise man kann das halt vermuten, dass er seinen Tod gefälscht hat. Aber genauso wie bei MTGOX, das kann man den Leuten ja nicht nachweisen, oder? Ja, deswegen sind's ja auch Profis. Okay. Ja, okay. Also, so viel zum Thema BISC. Macht das Update zu 1.3.1 und vorsichtig sein, ne? Da nicht so viel, ja, keine Ahnung, wie soll man da die Leute zur Vorsicht anregen? Nicht so viel auf einmal traden oder vorsichtig sein, das ist so ein bisschen schwierig da, oder? In dem Fall hätte man echt nichts wissen können, so. Ja, deswegen werden die Opfer wahrscheinlich auch entschädigt, weil es ja nicht jetzt wegen ihnen war, sondern halt ein Fehler im Protokoll. Was man sagen kann, solange man offene Trades hat, sollte man auf jeden Fall immer ein bisschen die News um BISC rum verfolgen vielleicht. Das hätte ja auch helfen können für alle, die dann nicht gesehen haben, oh, ich muss meine aktiven Trades schnell löschen. Ja. Was auch gut ist, finde ich, bei BISC, die haben ja dieses BSQ, diesen Coin, Colored Coin, Bitcoin-basierten Colored Coin. Und so können die ja jetzt ihre Payments da raushauen an diese 7 Opfer. Aber dass jetzt Geld im Spiel ist, ist schon mal ein gutes Zeichen, weil das wird die Developer anregen, dazu die Changes, die sie machen, auch wirklich auf Herz und Nieren zu testen. Denn hier geht's ja um Geld. Also ein Flaw im Protokoll kann ja das ganze BISC-Konzept ruinieren. Und deswegen werden die bestimmt sehr viel daran setzen, noch mehr Tests zu machen. Ja. Ich meine, BISC war doch eher auch immer recht transparent mit ihren Umsätzen, die so monatlich oder quartalsweise, glaube ich, veröffentlicht haben. Ne? Also mich würde jetzt mal interessieren, wie viel das quasi in Zeit umgerechnet wäre, diese 220.000. Ja, das kriegen wir jetzt auf die Schnelle, glaube ich, nicht ausgerechnet. Ja, ich glaube, das ist ein Thema dann für alle nachfolgende Sendung. Ja. Gut. Nächstes Thema. Alex, das hast, glaube ich, du rausgesucht, oder? Ja, ich habe es gerade noch aus der Telegram-Gruppe rausgefischt und zwar. Hier, die Schattenseite der Anonymität, Huobi Korea entfernt XMR wegen Missbrauchsskandal. Und lange Rede, kurzer Sinn, ab dem 9. April 2020 wurde XMR also von Huobi runtergenommen. Krisha, du hattest es vorhin recherchiert, Huobi ist glaube ich so Top 30, Top 40 aller Exchanges weltweit vom Volumen her. Und ja, gut, kann man kein Monero mehr kaufen. Geht wahrscheinlich auch in dieses Narrativ rein, dass Monero halt sukzessive delistet wird. Wir hatten das ja in Japan gesehen, dass da die Finanzaufsicht öfter mal Druck ausübt und sagt, Leute, wenn ihr Monero und andere Privacy Coins gelistet habt, dann kriegt ihr von uns keine Lizenz. Und ja, jetzt schlägt das also über nach Korea und hier kann man jetzt also auch bei ja, Huobi kein Monero mehr kaufen. Was ich noch ganz interessant finde hier, ja, Missbrauchsskandal, was für ein Missbrauchsskandal. Und hier steht im Artikel drin, laut der südkoreanischen Zeitung Sisa Journal schlägt der Missbrauchsskandal in dem asiatischen Land, also hier Nth Room, ja, und da gibt's wohl einen Missbrauchring, der XMR benutzt hat und damit Kinderpornografie verteilt hat und ja, Content zu sexuellem Missbrauch. Okay, das ist ja so eine Standardausrede, die man ja immer wieder mal hört. Ja, also ich find's vor allem interessant. Ich habe jetzt in der letzten Zeit, Krisha, du weißt natürlich schon, ich habe es ja auch in der letzten Stammtisch erzählt, mir Darknet Diaries angehört und so andere Podcasts zu ja, Hacker-Geschichten und so weiter. Und mir wurde eigentlich immer mehr klar, ja, das ist ja immer mit so Technologien, aber nicht nur halt mit Monero, sondern auch mit Code generell, mit dem Internet. Ja, man kann damit wunderbar tolle Sachen schreiben und die Leute weiterbringen, oder man kann damit halt Würmer schreiben, ja, NotPetya oder irgendwelche anderen Ransomware-Attacken, die ja die Leuten dann schaden. Aber das liegt ja nicht an der Technologie, ja. Also jetzt so weit zu gehen und zu sagen, ja, wir müssen Encryption verbieten oder wir müssen das Internet verbieten, genau, das schmeißt das Baby mit dem Badewasser aus dem Fenster. Ich wollte gerade schon sagen, dieser Earnet Act in den USA, gerade ist ja auch War Against Technology sozusagen, ne? Auch wieder unter dem Schutzschirm von Kindern, von Kinderausbeutung und so. Ne? Keiner will ja, dass das passiert. Und da ist es halt schwer zu sagen, nee, ich bin dagegen, Kinder zu schützen, wie auch immer. Aber es geht ja auch echt um unser Grundrecht irgendwie, ne? Freiheit, Privatsphäre. Nur weil irgendwelche Leute sowas machen, heißt ja nicht, dass der Rest der Menschheit deswegen überwacht werden darf, ne? Ja, geil finde ich auch immer dieses Narrativ mit dem War on, ja, also War on, füge das Wort deiner Wahl ein, so War on Drugs, War on Terrorism, ja, War on Privacy, War on Corona, ja, das ist immer dieses Narrativ, wir sind jetzt im Krieg und keine Ahnung, also mir kommt das jetzt nicht so vor, ich habe keine Angst vor Terrorismus, ja, ich habe keine Angst vor Drogen, das ist immer so eine Sache, wenn ich das nicht will, dann benutze ich das nicht oder ich gebe mich nicht mit Leuten ab, die das benutzen. Das ist, dass man da in so eine Kriegsmentalität verfällt, ja, und dann sagt so, ja, wir haben jetzt hier einen Gegner und auch wenn das sowas nicht Greifbares ist, wie jetzt Terror oder ein Virus oder so, dann sind wir trotzdem so, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie so dieses Narrativ des Zweiten Weltkriegs, ja, oder im Kalten Krieg, ja, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst, so dieser Kollektivismus, wir müssen alle jetzt, was weiß ich, den Gürtel ein bisschen enger schnallen und dann gibt's halt nicht mehr so viele Sachen im Laden zu kaufen oder das Leben ist nicht mehr so bequem, aber ey, wenigstens haben wir diesen vermeintlichen Feind besiegt, ja, und beim War on Drugs, da sieht man das ja, das läuft seit Nixon und das bringt überhaupt nichts, ja. Das macht das Problem eigentlich nur noch schlimmer. Genau, ja. Gut, darüber könnten wir stundenlang reden, ne, Alex? ja. Ich gebe dir da vollkommen recht. Diese ganze Kriegsführung gegen irgendeinen unbekannten, nicht, wie du gesagt hast, nicht fassbaren Feind so. Ich weiß nicht, warum die das immer brauchen. Ja, ich meine, also allein der Begriff impliziert ja schon, dass da die normale Rechtsstaatlichkeit auch mal zurückweichen muss vor dem größeren Ziel, ne? Das erlaubt halt mehr. Du hast in Kriegszeiten halt andere Rechte als in Friedenszeiten. Ja. Also was jetzt den Grundrechtsabbau der Bürger angeht. Mhm. Da hatten wir aber schon lange keine Friedenszeiten mehr. Ja. Wenn es überhaupt die gab. Terrorismus. Ja. Die ständige Bedrohung. Ach Leute, es ist immer dasselbe. Es ist ein Standardmittel aus der Toolbox der Regierung. Wenn die Regierung irgendwas pushen möchte, irgendeine Propaganda, dann muss es dem Volk gegenüber immer in einer emotionalen Sprache rübergebracht werden. Und dann nimmt man natürlich so Worte wie Krieg oder angsteinflößende Worte wie Terrorismus, Drogen, alles, was da illegal ist. Und so rechtfertigen sie halt ihre Aktionen und Taten. Mhm. Was ich gesehen habe, ist, dass die Monero-Transaktionsmenge seit Anfang des Jahres stetig zugenommen hat und jetzt fast schon wieder auf einem All-Time-High ist. Und in einem Reddit-Thread habe ich dann mal gelesen, das soll tatsächlich eine Zunahme geben in Subreddits, die sich mit Darknet-Markets und Dark Web beschäftigen und dass Monero dort immer mehr Präsenz erhält und ja, tatsächlich gehen Leute davon aus, dass es doch durch vermutlich illegale Aktivitäten gerade bekannter wird. Ja, da habe ich sowas Ähnliches gelesen, irgendwie, ja, wegen Corona jetzt wird der Drogenhandel sich ins Darknet verschieben und man geht nicht das mehr raus. Das BKA warnt davor. Ja, genau, das hat es zu gepostet, ja. Danke für die Warnung. Wäre mir sonst echt fast passiert, dass ich, ja. Genau, aber interessant zu sehen, ja, hier, ich bin gerade auf monero-blocks.info, die haben so ein paar Daten zu der Blockchain und man kann so vergleichen, ja, im letzten Jahr gab es einen Durchschnitt von 10,5 Transaktionen pro Block und im letzten Monat sind im Block 5 Transaktionen mehr, also fast 15 Transaktionen. Das ist ja schon ein guter Anstieg, ja, und auch die Hälfte der Blöcke sind, oder ja, nur noch die Hälfte der Blöcke sind leer im Vergleich jetzt zum letzten Jahr und dem letzten Monat. Ja, das ist ein 50-prozentiger Anstieg. Ja. Das ist ja mal ein Wort, oder? Nicht schlecht. Okay, kommen wir von den Schattenseiten der Anonymität zu einem positiven Thema. Und zwar hier, Monero oder Zero to Monero, die zweite Edition wurde veröffentlicht, jetzt Anfang April. Kann man sich auch kostenlos runterladen, das PDF. Ja, für alle, die richtig hardcore sich in das Monero-Protokoll einlesen möchten, so wirklich die reine technische, informatische Seite mit ganz viel Kryptografie, für die ist das genau richtig. Für mich schon mal nicht leider, obwohl ich eigentlich Kryptografie an der Hochschule hatte, komme ich da überhaupt nicht weit. Ist schon echt ein Hardcore-Dokument und viel sagen kann ich dazu nichts. Autoren ja, sind. Krypto verstehen ist wie mit Frauen. Ah, okay. Also, ihr wisst, was ich meine. Schwierig, ne? Ich wollte nur kurz die drei Autoren erwähnen, von denen man einen, ja, ich einen auf jeden Fall kenne, und zwar den Sarang Noeta. Und sonst sind da noch dabei Kurt M. Alonso und Koi. Letztere zwei sagen mir leider nichts. Kennt die jemand von euch? Nee. Okay. Ja. Zero to Monero hat 144 Seiten. Das ist eigentlich wie so ein erweitertes White Paper, oder? Ja, schon. Definitiv. Also nicht im Sinne von White Paper von Nicolas von Saberhagen, der CryptoNote beschrieben hat, sondern eher so wirklich up-to-date, was für Mechanismen sind in Monero drin. Und für die Leute, die jetzt gerade hier den Stream anschauen, ja, das wird schon ab Kapitel 2 wird das super kompliziert hier. Also da steige ich auch direkt raus mit Algebra, Gleichungen und so weiter und so fort. Ich bin dann eher so auf der Seite, ja, ich verstehe die groben Konzeptionen, aber ich finde es gut, dass es einfach so was Formelles, Ausformuliertes gibt, was Monero auch auf einem sehr akademischen Level beschreibt. Übelst, Mann, ja. Ich schreibe ja gerade meine Bachelorarbeit auch und ich merke, wie schwierig das einfach ist, überhaupt da mal was zu schreiben. Und dieses Level, auf dem hier dieses Dokument geschrieben ist, ist ja over 9000 so. Und es ist halt auch aktuell, ja. Es gibt ja kein Monero White Paper. Es gibt ja eben dieses CryptoNote Protocol White Paper von Nicolas von Saberhagen. Auf den kommen wir später auch noch zu sprechen. Aber so ein wirkliches wie Bitcoin. Wobei dieses Bitcoin White Paper, das ist ja eigentlich auch nur ein White Paper für das Protokoll an sich. Aber ja nicht für den Coin, oder? Also für die Kryptowährung, die daraus entstand. Weil zu dem Zeitpunkt, als es geschrieben wurde, gab es ja noch gar keinen Bitcoin. Oder wie war das? Ja, da kann San bestimmt gleich was dazu sagen. Also so wie ich das verstehe, ist das einfach nur so die Beschreibung von dem Proof of Work, um die Time Chain praktisch gesynkt zu halten, ja, dass wir einen Konsens darüber haben. Aber ich meine, wenn man das Bitcoin White Paper mal mit Zero to Monero vergleicht, ja, das Bitcoin White Paper verstehe ich auch. Klar, da verstehe ich auch nicht 100%, aber was weiß ich, 80%, wobei ich bei Zero to Monero wahrscheinlich nicht mal 10%. Ja, ich glaube, das kommt das Wort Bitcoin überhaupt in dem White Paper drin vor? Ja, in der Überschrift. Ah, okay. Nee, ich dachte, das hieß Peer-to-Peer, Electronic Cash, irgendwie sowas. Genau, aber ich glaube, es ist Bitcoin, Peer-to-Peer, Electronic Cash. Aber hieß Bitcoin nicht erst Bitgold? Nee, das war das Projekt von Nicolas von Saberhagen. Von Nico, wie heißt er? Sabo, Nick Sabo. Der hat doch Bitgold gemacht. Okay. Also die Überschrift lautet Bitcoin Doppelpunkt Peer-to-Peer Electronic Cash System. Genau. Okay, ja gut, vielleicht gab es dann die Implementierung demnächst dann auch schon damals. Es gab ja auch schon die Webseite, die auch schon mit in dem White Paper steht, bitcoin.org. Ah, okay, krass, cool. Dann war ich falsch informiert. Ja, und wem Zero to Monero zu kompliziert ist, dem lege ich gerne Mastering Monero ans Herz. Ein wunderbares Buch für Neueinsteiger, Fortgeschrittene und Monero-Fans. Wir haben es schon mal hier im Podcast besprochen. Ja. Genau, okay. Wo wir gerade beim Thema White Paper sind, passt ja vielleicht auch das nächste Thema ganz gut. Und zwar hier, Breaking, ja, sozusagen. Und zwar New Evidence Suggests Bitcoin-Founder Satoshi also created Monero. Vielleicht muss man da mit dem Augenzwinkern dazu sagen, dass dieser Artikel, der vom Monero Outreach veröffentlicht wurde, am 1. April 2020 rausgekommen ist. Ich habe mich auch gewundert. Ist das jetzt deren Ernst? Und ganz im Ernst, also bis heute weiß ich nicht, meinen die das ernst oder nicht? Ich glaube, das ist nicht ernst. Ja. Also ich finde es jetzt auch nicht so, also was sie gemacht haben, ist, sie haben das Bitcoin White Paper und das Cryptonote White Paper miteinander verglichen, mit verschiedenen Algorithmen, so wie ich das verstanden habe, die einzelnen Wörter und Sätze auf Gemeinsamkeiten untersucht haben. Und dann gibt es halt so ein paar wenige Wörter, die gleich geschrieben wurden oder gleich verwendet wurden. Der Einleitungssatz zum Beispiel in this paper, we und so Sachen. Oder dass man favor und favorable in einer komischen Schreibweise nutzt. British so English. Üblich ist. Ah ja, ja, sehr komisch. Ja. Ja, genau. Wo wir aber gerade bei diesem Thema sind, Aprilscherze, ist euch noch irgendwas aufgefallen um den April herum, wo ihr vielleicht auch drauf reingefallen seid? Ich hatte da nämlich so ein Erlebnis. Das Coronavirus meinst du jetzt? Nee, also zum 1. April, so als April's Fool Joke in Sachen Krypto. Nee, also ich habe bei CoinMarketCap gesehen, dass Toilet Paper auf einmal auf Position 0 war, aber ansonsten ist mir nichts aufgefallen. Ich habe hier abends auf der Couch gelegen und irgendwie so durch die News gescrollt und stolperte dann über eine Meldung. Und das war irgendwie, also Donald Trump hat doch General Motors dazu veranlasst, jetzt im Krieg gegen Corona diese Beatmungsmaschinen zu bauen. Ne? Mhm. Und dieser Artikel, den ich gefunden habe, der hat darauf aufgesetzt und hat gesagt, die zweite Kriegsrechtsanordnung gegenüber der Wirtschaft lautet, Google soll jetzt Monero-Mining im großen Stil betreiben. Habe ich natürlich erstmal direkt geteilt und dann hast du mal aufs Datum geachtet. Oh, scheiße. Ja, der war gut. Ja, nochmal zurück zu dem Vergleich von den zwei White Paper. Ist schon sehr dünne Luft da. Also für mich sagt es jetzt nicht so viel aus. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich glaube, das ist ein Scherz. Ich meine, ich habe mir das auch schon mal überlegt, ob das nicht vielleicht der gleiche sein könnte. Ja, also Satoshi und Nicolas von Sabahang, da gibt es ja auch noch so andere ominöse Parallelen, sage ich jetzt mal. Ja, also Satoshi, SN für Satoshi Nakamoto und Nicolas von Sabahang ist NS. Ja, also das ist ja schon gleich. Also eigentlich schon bewiesen, dass das die gleiche Person ist, dann, dass er anonym ist und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen, ja, ich glaube, auch wenn das witzig ist, sich darüber Gedanken zu machen, ja, wo ist Satoshi heute? Sitzt er irgendwo auf Bali und schlürft einen Cocktail oder so? Letztendlich ist es ja egal, wer er war und ob er noch lebt, ja, ob es Hal Finney war oder sonst irgendjemand. Alex, weißt du noch, wie wir das Thema in einem deiner Podcasts hatten? Ja, klar. Es gibt einen interessanten Satz, ich weiß nicht, ob ich das damals im Podcast erwähnt hatte, von Satoshi Nakamoto. Und zwar in einem seiner allerletzten Mails, ich glaube sogar die letzte E-Mail, die er geschrieben hat, wo er meinte, ja, Bitcoin ist ja is in good hands with Gavin and everyone. Da sagt er in dem Satz auch, I've moved on to other things. Also, ja, man könnte das jetzt natürlich so interpretieren, wie wenn das einer schreibt, so nach dem Motto, ja, das war es jetzt erstmal für mich, meine Arbeit ist erledigt und ich ziehe jetzt weiter. Oder es könnte natürlich auch bedeuten, I've moved on to other things, dass er damit zum Beispiel Monero gemeint hat. Ja. Weil der signifikante Unterschied zwischen Bitcoin und Monero ist ja der Privacy-Aspekt. Und was ist denn, wenn Satoshi sich dachte, okay, jetzt in Bitcoin ist das irgendwie allein durch das, also die Foundation und die Basis, wie alles funktioniert und so weiter, ist Privacy kommt halt zu kurz. Und jetzt fange ich einfach mal ein neues Projekt an, wo Privacy eben im Vordergrund steht. Und deswegen eben dieses I've moved on to other things. Ja, ich bin jetzt mit anderen Sachen beschäftigt. Damit wollte er quasi so einen Hint dazu geben, ohne Monero beim Namen zu nennen. Vielleicht, kann ja sein. Ja, wobei man muss da auch nochmal sagen, dass Nicolas von Saberhagen und Monero erstmal nichts miteinander zu tun haben, weil der ja nur das Cryptonaut-Protokoll veröffentlicht hat. Und Monero ist dann eine Implementierung davon, die ja auch erst ein paar Jahre, Wochen später, Monate später dann kam. Wann ist denn jetzt... Also doch, die Jahre sogar. Die Spekulation hier wäre, dass er das andere... Ja, 2015, ne, soweit ich weiß. Dezember 2012 kam das Cryptonaut 1.0 White Paper raus und Monero startete 2015. Nee, 2014, im April. 14. Ja. Hm. Okay. Hatten wir schon. Gut, also zumindest, dass er dann das White Paper schreiben wollte, das Cryptonaut. Ja, das ist eigentlich interessant, ne, weil auch... die Mimblewimble-Idee wurde ja auch von einem Anonymen gedroppt. Der hat zwar jetzt keinen NS im Namen, aber der war auch anonym und hat einfach so mal das White Paper, oder es war kein richtiges White Paper, beziehungsweise eher so ein First Draft in IRC reingedroppt und hat sich dann verabschiedet. Wäre mal interessant rauszufinden, was Satoshi Nakamoto zu seiner aktiven Zeit alles an Bitcoin kritisiert hat. Wenn man das mal zusammensammelt, ob daraus sich irgendwie ableiten lässt, dass das auf Monero hindeutet. Kann ja sein, dass er auch die Schwachstellen in Bitcoin dann erkannt hat. Und da an der Stelle möchte ich dann noch auf eine Podcast-Folge von dir, Alex, verweisen, wo du ja mal die ominöse Geschichte von Monero besprochen hast, ne? Genau. Die fand ich sehr gut, weil die hast du echt gut recherchiert. Die deckte nämlich so ziemlich genau das, was ich schon wusste. Und du hast echt noch das ganz gut verpackt, so interessant dargestellt. Also sehr empfehlenswert. Genau, also für die Leute, die sich meine Stimme nicht geben wollen, ich habe da, weil du gerade meintest, ich habe das gut recherchiert, ich habe da viel halt von so einem Reddit-Faden abgelesen, die Strange Birth of Monero. Das gibt so 4 Teile davon. Und das Geile ist halt, die verlinken immer wieder auf bitcointalk.org Foren, wo man halt die tatsächlichen Faden nachlesen kann, ja, wo sich dann, was weiß ich, Smooth und Fluffy Pony und so einschalten. Und der ursprüngliche Autor von diesem Strange Birth of Monero hat das halt, wie ich finde, auch sehr interaktiv gestaltet. Ja, dann sagt er so, ja, jetzt kommt hier Fluffy Pony auf die Bühne getreten, der auch später noch viel machen wird und so. Und ja, man kann das auf jeden Fall nachverfolgen und ich würde das auch jedem empfehlen, das zu machen, weil ja, das ist einfach spannend und das ist so Geschichte. Übrigens, jetzt wo wir gerade im April sind, fällt mir ein, das heißt ja, wir haben bald den 6. Geburtstag von Monero. Weißt du auch an welchem Tag? Also, soweit ich mich erinnern kann, am 18. April ist BitMonero gestartet und ein paar Tage später ist dann Monero geforkt von BitMonero. Also ne, ursprünglich, wir müssen uns ja überlegen, BitMonero hat den gleichen Genesis-Block, wenn ich das richtig verstehe, wie Monero, nur ne, dann hat sich halt, haben sich die Monero-Stewards aufgemacht und gesagt, ja, thankful for today, danke für yesterday, aber heute machen wir selber weiter und haben dann selber das Protokoll übernommen. Weil thankful for today, also der Erfinder sozusagen von Monero, beziehungsweise derjenige, der die Bitcoin-Implementierung neu aufgesetzt hat, der wollte dann mit Bitcoin Merge-Mining machen und das fand die Community dann nicht so gut, deswegen haben die sich unabhängig gemacht von dem. Genau, aber kann man auf jeden Fall mal nachlesen, ist vielleicht auch ein ganz schönes Ritual so zum Geburtstag von Monero, dass man sich da mal ein bisschen genauer mit der Geburtsgeschichte auseinandersetzt. Vor allem, mir kommt das gerade so krass vor, das war vor gerade mal 6 Jahren, ja, und wenn wir uns anschauen, was in diesen 6 Jahren alles passiert ist, ja, da ist Monero von einem Prototypen, ja, was nicht mal Ring Confidential Transactions hatte, mutiert zu einem ASIC-resistenten Coin mit Bulletproof Range Proofs, ja, also irgendwie so voll die krasse Entwicklung, eine sehr harte Wurfbahn und ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten 6 Jahren alles noch passieren kann. Auf jeden Fall. Und wie du gesagt hast, der 18. April ist der Tag, 18. April 2014 mit dem Genesis-Block. Ja, gut. Dann eine weitere Neuigkeit, die ich persönlich auch ganz interessant finde, ist, dass ja Pynote XMR ein neues Update rausgebracht hat. Also für alle Leute, die daran Interesse haben, eine Monero-Node auf eigener Hardware laufen zu lassen, ist Pynote wahrscheinlich so das Go-To. Ja, ihr könnt euch hier in Raspberry anschließen, wahrscheinlich lieber in Raspberry 4 und da halt eine Full-Node drauf laufen lassen. Wobei, ja, ich sehe gerade hier Devices, Raspberry Pi 3B Plus ist auch testet und Status abgehakt. Also damit sollte es wahrscheinlich auch gehen. Finde ich eine ganz coole Sache, weil ich habe mir neulich so angeschaut, ja, vielleicht, ja, weil ich was mit der Monero RPC machen will, kann ich mir vielleicht einen Virtual Private Server kaufen und dann das da drauf laufen lassen. Aber mir ist dann relativ schnell aufgefallen, dadurch, dass die Blockchain schon relativ groß ist, ja, wir sind da ja, glaube ich, bei 80, 90 Gigabyte schon, wird das eine relativ teure Sache. Also so ein VPS sich dann zu mieten, ist teilweise vielleicht auch Overkill, weil man halt dieses SSD-Storage nicht braucht. Und da ist so ein eigenes Investment, ja, ich kaufe mir einmal ein Stück Hardware in Form von Raspberry Pi und dann, was weiß ich, noch eine Terabyte Festplatte, lohnt sich dann, glaube ich, schon eher. Ja, ich glaube, Till hatte ja auch schon mindestens viermal angekündigt, dass er sich um dieses Projekt kümmern möchte. So ist es. Ist ja normal. Aber beim nächsten Mal ganz bestimmt. Ich habe gerade mal geguckt, also dieser Raspberry Pi 3 Modell B+, also davon hätte ich sogar noch einen hier auf Halde liegen, also von dem Vierer, den ich mir eigentlich für das Projekt geholt habe, der ist jetzt in anderer Verwendung. Aber wenn der Modell 3 B+ auch geht, das könnte ich quasi ja dann damit mal testen, weil es damit geht, wird es ja mit dem Vierer auf jeden Fall gehen. Ja, da würde mich echt interessieren, wie die Performance dabei ist. Ja, und vor allen Dingen die erste Synchronisation. Also ich hatte so ein Projekt ja schon mal irgendwie vor ein, zwei Jahren mal in Angriff genommen, aber der hat so elendig lange synchronisiert und dann habe ich es irgendwann abgebrochen. Ja, ich hatte, das war ja einer der Gründe. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass es vielleicht auch an der Netzwerkkabelbandbreite liegt, aber das macht ja eigentlich auch keinen Sinn, weil der DSL-Anschluss dahinter ist ja quasi der Flaschenhals. Naja, aber wie gesagt, also den 3B Plus habe ich hier und damit könnte ich es auf jeden Fall bis zur nächsten Sendung mal testen und mit dem Vierer wird es ja dann eh gehen. Nur dass die Zeiten dann wahrscheinlich sogar noch besser sind bei dem Vierer. Ja, also der Vierer, der hat mich schon umgehauen, ne? Also der hat ja teilweise 4 Gigabyte RAM drin und scheint ja fast wie ein Computer zu sein, ja? Also kann man ja fast als Main-Maschine benutzen. Okay, vielleicht nicht, aber die, also für den Preispunkt vor allem, ja, also da kriegt man ja für, was weiß ich, knapp $100 ein Komplett-Paket, ja, mit Box, mit Ladekabel, mit SD-Karte noch dazu und so weiter, also mit Gehäuse und so. Also ich glaube, in Deutschland habe ich einen gesehen, ein deutscher Anbieter, der das quasi auch so als Set, als Desktop-Set oder Desktop-Kit verkauft hat, mit Tastatur und Maus für 120 Euro. Also da ist halt wirklich schon alles komplett mit dabei. Und was natürlich auch nicht schlecht ist, also ich arbeite viel an Rechnern mit zwei Bildschirmen und der Raspberry Pi hat jetzt auch zwei Bildschirmausgänge, also ist schon echt schick. Man muss aber sagen, wenn du 4K nutzen möchtest, dann sind es, glaube ich, nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Okay, aber 4K hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Das heißt, da müsst ihr mich nicht einschränken. Okay. Und vielleicht, also falls da jemand mal in die Gefahr läuft und sagt, ich habe mir mal so einen Raspberry Pi 4 geholt und kann nur einen Monitor ansteuern. Das Problem ist, der erste Monitoranschluss muss belegt sein, damit der zweite funktioniert. Ich hatte den dann im zweiten Port und nichts geht. Das vielleicht, falls halt mal jemand reinläuft in das Problem. Mir fällt gerade auch noch ein, man kann ja eigentlich auch die Blockchain auf dem Laptop synken, ja, also wenn der Laptop bessere Hardware hat und dann praktisch auf eine externe Festplatte packen, also so Bootstrap-mäßig und dann muss der arme Raspberry 3 B Plus nicht diese ganze Synchronisierungsarbeit machen, sondern der fängt dann von einem relativ aktuellen Zeitpunkt an, oder? Ja, also das hatten wir bei der letzten Sendung schon mal. Ich glaube, das Problem ist, dass der zwar die Blockchain dann nicht mehr runterladen muss, also diese 90 Gigabyte, aber dass er die trotzdem noch durchsignieren muss und das überhaupt durchsignieren der Flaschenhals ist. Okay, gut. Kommen wir zum nächsten Thema, Alex, oder? Ja. Ja, das habe ich wieder mir rausgesucht und ich habe es hier schon mehrmals im Podcast erwähnt. Das ist die alte Leier bei Monero. Eine neue Version von der Wallet wird released als Source Code. Und dann heißt es immer: Binaries are forthcoming in the next few days. Soon. Soon. Und sie kommen nie innerhalb von wenigen Tagen. Nein, meistens sind es 2 Wochen plus. Und dieses Mal warten wir jetzt schon 30 Tage. Ja. Am 11. März wurde nämlich die Version 0.15.0.5 für die GUI released. Und die gibt es sowohl auf GitHub noch nicht oder auch auf getmonero.org nicht als Binaries. Und was ich auch vermisse, sind Release Notes. Also verstehe ich das jetzt richtig? Die GUI ist eigentlich schon fertig, aber es wurden keine Binaries released dafür? Genau. Okay, das ist ärgerlich. Soweit ich mitbekommen habe, ist es jetzt kein kritisches Update für Sicherheit oder sonst irgendwas. Sind wahrscheinlich nur kleine Fehlerverbesserungen. Und deswegen, ob wir überhaupt noch Binaries dafür sehen, weiß ich nicht. Oder ob die einfach sagen, ja komm, beim nächsten Release machen wir wieder Binaries. Auf jeden Fall ist wieder sehr ruhig geworden um das Thema. Und das nervt mich halt ein bisschen. Weil ich freue mich darauf, wenn ich sehe, oh, es gibt ein Update. Ich warte jetzt auf die Binaries. Aber nein, leider nein. Okay, erklär mir das nochmal kurz. Das heißt, kann ich da jetzt irgendwie was selber kompilieren und dann irgendwie so auf die 15.0.5 kommen? Oder ist das einfach nicht möglich, solange keine Binaries veröffentlicht? Doch, genau das kannst du tun. Okay. Du kannst dir eben das Repo klonen oder halt einfach unter Releases das ZIP-Package von dem aktuellen Stand von der Version herunterladen. Und dann findest du nämlich auf github.com/monero-project/monero-gui findest du auch direkt schon die Anleitung, wie du das für dein System kompilierst. Ja, da ist eine Anleitung für Linux, für macOS und auch für Windows sogar dabei. Dann kannst du das mal versuchen, selbst zu kompilieren. Habe ich schon mal versucht, auch nach der Anleitung gemacht und so, aber bei mir kamen immer irgendwelche Fehlermeldungen und eigentlich kann ich schon ganz gut mit so Fehlermeldungen umgehen, wenn es heißt, irgendwelche Dependencies fehlen oder so. Aber da war das irgendwie so, ich habe es echt nicht hinbekommen. Sowohl mit Ubuntu nicht, als auch mit macOS nicht. Und auf dem Raspberry Pi habe ich es auch schon mal versucht. Also dann halt nicht die GUI, sondern das CLI-Wallet. Ich habe noch nie leider ein Monero-Wallet hinbekommen zu kompilieren. Liegt aber wahrscheinlich an meiner Blödheit. Ich weiß auch nicht. Ja, deswegen freue ich mich halt immer auf die Binaries. Oder du könntest... Die Binaries müssen, ja. Nee, sag, Hassan. Die Binaries... Die brauchen nicht deshalb so lange, weil sie ja getestet werden müssen. Die werden ja auf allen möglichen Plattformen gebildet und gebaut. Und erst wenn es erfolgreich durch ist, kann man den Tag, der freigegeben wurde, also keine Ahnung, Tag V0150 zum Beispiel für Monero als Release dann freigeben. Und dann müssen die signiert werden und so weiter. Und deswegen dauert es immer, gibt es immer so ein Delay zwischen Source Code und Publishen, ja. als Tag, also im Repo. Und den ganzen Builds. Man kann aber, so wie du gesagt hast, die Builds auch selbst bauen. Und das dauert, also das mache ich, wenn ich zum Beispiel im Code rumhacke und irgendwie was Neues testen möchte, muss man ja immer wieder neu bauen und so weiter. Und es kann dann schon bis zu 3-4 Stunden dauern. Also genau, ja. Binaries sind auf jeden Fall angenehmer. Aber man könnte theoretisch das auch Ganze selbst machen. Ja, ich weiß, dass es aufwendig ist, Binaries zu erstellen für jede mögliche Plattform. Aber ich weiß halt auch, dass es da automatisierte Prozesse gibt. Und ich denke auch, dass die eingesetzt werden. Ich glaube, das ist einfach irgendjemand ein bisschen zu faul gerade. Ich weiß, anders kann ich es mir nicht erklären. Weißt du, warum, wenn sie dann wenigstens sagen würden, ja, okay, Binaries kommen irgendwann mal. Nein, das heißt ja immer, ja, in den nächsten paar Tagen. Und ich denke mir schon immer so, ja, in den nächsten paar Tagen bestimmt nicht. Da hilft nur eines, und zwar zur Command Line Master Race aufzusteigen. Ja, yes. Vielleicht sollte ich es einfach nochmal versuchen mit dem Kompilieren. Ja, ich mache eigentlich auch nur Spaß. Ich finde die, vor allem die Monero GUI, ist einfach sehr, sehr hübsch. Ja, und gut, aber wie du gesagt hast, das ist kein wirkliches kritisches Update. Was ich jetzt auch ein bisschen schade finde, hast du gerade gesagt, dass es keine Release Notes gibt. Also man weiß nicht genau, was sich jetzt geändert hat von der 04 auf die 05. Zumindest nicht auf GitHub. Vielleicht habe ich sie in Reddit übersehen oder ich weiß nicht, vielleicht kann man das auf GitHub vielleicht irgendwo sehen unter den letzten Pull-Requests, aber das finde ich halt auch irgendwie immer so mühsam. Ja, ich glaube, also du könntest dir jetzt ein komplettes Diff zwischen den beiden Point-Releases angucken, aber da wird man ja auch nicht schlauer von, so auf die Schnelle. Nee, also da hätte ich halt schon gern auch die Release-Notes, wenigstens auch für den Source-Code. Ich weiß, das ist immer so ein Rumgemecker und so von mir jetzt. Man könnte ja genauso gut sagen, ja, wenn du Release-Notes haben willst, dann schreib sie doch selber, ist ja ein Open-Source-Projekt. Ja, aber sorry, nee, mach ich nicht. Ich mache hier den Podcast. Das ist mein Beitrag zu Moniro. Da fällt mir gerade auf, die haben die Copyright Information nur von 2014 bis 2019 nur. Da müsste man das ja eigentlich zu 2020 updaten. Ich glaube, man muss das nicht machen. Okay. Ich habe mir gerade so überlegt, wird das mein erster Pull-Request für Monero? Was du immer gut machen kannst, wenn du für Leute, die nicht programmieren können, ist zum Beispiel so Translation-Arbeit für die Webseite, für das Wallet oder sonst irgendwas, ne? Ja, ich stand da auch mit dem Thunder Rosa von Monero Outreach in Kontakt. Der wollte, dass ich irgendeinen von den Outreach-Artikeln übersetze, habe ich bis jetzt aber noch nicht gemacht. Soon. Genau, soon, wenn die Binaries draußen sind. Direkt nachdem ich die Raspberry Pi Wallet laufen. Genau. Ja, dann sind wir soweit durch mit Themen, oder? Ja, dann würde ich mal eine Ankündigung machen. Und zwar bin ich gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und ich habe das Glück, dass ich mir mein Thema aussuchen durfte bei meinem Prof. Und der ist auch eben mein Kryptografie-Professor gewesen. Und das Thema, das ich mir ausgesucht habe, ist, also ist jetzt noch der Arbeitstitel, ist die Kryptowährung Monero ein massentaugliches Zahlungsmittel? Und da untersuche ich jetzt, ob Monero das Zeug hat zur Skalierung, zur Adoption, für Regulierungen durchzukommen, ob es überhaupt die Eigenschaften von Geld erfüllt und so weiter. Ich ziehe einen Vergleich zum Scheingeldsystem, zu Bitcoin und beleuchte die Vor- und Nachteile. Und am Schluss möchte ich in dieser These ein Fazit ziehen. In der Schlussbetrachtung möchte ich herausfinden, hat Monero das Zeug dazu, als universelles Geld, als Zahlungsmittel im echten Leben online benutzt werden zu können. Und da fehlt mir noch ein bisschen so der Input von Leuten, von Experten, sage ich mal, die einfach Ahnung haben, so ökonomische Sicht, technische Sicht und so weiter. Und deswegen habe ich mir gedacht, lass uns doch hier im Monero Mumble Podcast wieder so einen Stammtisch machen, eine Sonderfolge, wo jeder reinkommen kann und wir besprechen genau diese Themen. Skalierung, Adaption und Geldsysteme und so weiter. Und da haben wir uns schon einen Termin rausgesucht. Das ist der 21. April um 17 Uhr. Soll es ja auch wieder losgehen auf Jitsi oder Mumble, schauen wir nochmal. Heute scheint es ja echt ganz gut zu funktionieren mit Jitsi. Ja, das war die große Ankündigung. Genau, also ich freue mich da auch drauf. Ich finde vor allem, das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe zum Beispiel neulich, hat mich jemand angehauen und so gefragt, ja, wie sieht es denn aus mit Monero, wenn da jetzt wirklich ganze Volkswirtschaften drauflaufen, wächst dann die Blockchain nicht so schnell, dass man da eigentlich super schnell eine Zentralisierung im Mining hat und so weiter. Und ich finde das einfach interessante Fragen. Ja, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so realitätsnah ist, einfach so dieses Gedankenexperiment durchzuspielen. Wie, was wäre denn wenn, ja? Wie viele Transaktionen pro Sekunde kann Monero supporten? Oder ab wie viel Transaktionen pro Sekunde wie stark wächst die Blockchain, wenn wir die gleiche Anzahl von Transaktionen wie Visa oder Mastercard und so Zeug haben? Genau, ja. Das ist ja klar, zum Beispiel, dass Monero-Transaktionen in ihrer Dateigröße oder in ihrer Größe halt im Vergleich zu Bitcoin überwiegen, weil wir einfach dieses ganze Anonymitätszeug dabei haben. Deswegen sind unsere Transaktionen größer. Deswegen würde, wenn wir das Bitcoin-Transaktionsvolumen in Monero hätten, unsere Blockchain viel schneller anwachsen. Ich habe da auch schon ein paar Berechnungen aufgestellt, die werde ich dann natürlich vorstellen. Was mein Problem ist nur, ist auch halt, weil Monero sich so oft verändert hat in diesen Upgrades halbjährlich, weil wir jetzt bei Random Access sind, wir haben Bulletproof, C-Slang oder wie das alles heißt, ja, es entstehen ja ständig irgendwelche Optimierungen und die Zahlen, die ich im Internet finde bei meiner Recherche, die sind schon oft obsolet und dann hätte ich halt irgendwie, ich brauche halt irgendwie neuen Input so. Und da würde ich mich halt sehr freuen, wenn viele Leute am 21. April um 17 Uhr wieder einschalten und mit uns einfach ein bisschen quatschen und ja, weil ich weiß es selber nicht, hat Monero das Zeug dazu oder nicht? Ja, eigentlich echt eine spannende Frage, finde ich. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob wir es im letzten Stammtisch angesprochen haben, aber es war ja die Konferenz so für Berlin dieses Jahr angedacht. Das wurde jetzt, soweit ich weiß, erstmal storniert, ja, es wird jetzt nicht stattfinden, beziehungsweise es ist sehr unsicher, ob es stattfinden wird. Deswegen bucht euch jetzt vielleicht noch keine Tickets. Was angedacht ist, so als Ersatz, ist eine virtuelle Konferenz, was ich eigentlich auch ganz cool fände. Ja, das haben wir schon im letzten Podcast angesprochen. Dann hat mich mein Kurzzeitgedächtnis wieder in den Rücken gestochen. Aber gut, dann sind wir durch soweit. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Ostersonntag und falls ihr drei jetzt noch Schlussworte habt, dann immer raus damit. Monero ist Geld. Ich habe keine Schlussworte, ich muss jetzt grillen. Ich wünsche auch allen einen schönen Restsonntag. Ciao. Ciao, macht's gut. Macht's gut, ciao.